Ja, war nicht leicht, euch hier zu finden, weil die Hecke steht sehr hoch und dicht und ein Namensschild an dem kaputten Türchen gibt es ja auch nicht. Nein, ihr habt euch nicht geändert, bisschen dünner seid ihr vielleicht und eure selbstgewebten Kleider stehen euch gut, nein, ich mein, sind gesund. Ja, der Garten ist fantastisch, wuchert wildig, riecht den Thymian. Ja, eure Hände sind ganz trocken, fühlen sich überhaupt nicht fiebrig an. Ja, das Mädchen am Klavier da, zwischen Fliederbüschen ist Aimé. Und ihr Haarkranz ist aus Kresse, spielt das gleiche Stück seit eh und je. Ja, euer Haus aus Ziegelsteinen ist sehr alt und schön, dass daraus rät. Eure Tomaten schmecken wirklich nach Tomaten, so wie ihr sie zieht. Nein, die Sonne, die auf unseren Händen mit den Schatten spielt, ist nicht so heiß. Und ich fühle keine Angst und keine Kälte hier in eurem Kreis. Ja, die Jahre zählen nach Jahren, in den Städten merkt man das nicht mehr. Ja, unser Kampf ist noch der gleiche und noch immer ist er ziemlich schwer. Nein, ihr seid nicht abgehauen, wie man das so einfach daher quatscht. Und ihr habt auch eure Gründe, niemand sagt, ihr werdet reichlich vermatscht. Ja, ich trinke noch ein Glas von eurem schwarzen Hagebuttenwein und ich streichele die Katzen auf dem Tisch, den Hund an meinem Bein. Ja, verstreut sind die Genossen, die von damals ja und eingeruhen, aber viele machen weiter, sie wissen auch, warum sie es tun. Nein, ich weiß nicht, warum Rudi nichts von der Enzymbedingung hält. Ja, das Dach werdet ihr flicken, ehe der große Regen wieder fällt. Nein, dass Ulrike in Peru bei Indianern lebt, das glaube ich nicht. Ja, Aimé spielt wirklich gut. Nein, ist nicht wichtig, dass sie gar nicht spricht. Ja, auf Autobahnen wandern mit den Kindern, das wäre wirklich schön. Nein, aus Beton mit Häusern bricht noch immer nicht das alte, junge Grün. Ja, eure Weidenflöten klingen, wie wenn Hirtenflöten abends flehen. Nein, lasst nicht sitzen, wenn ihr tanzt. Und so allmählich muss ich jetzt auch gehen. Ja, vielleicht komme ich mal wieder, so in 7 Jahren oder 10. Und die Rosenhecke wuchert immer weiter, ich werde euch nicht sehen. Ein Klavier höre ich und flöten und ich rat, woher die Töne wehen. Und ich werde nochmal versuchen, ehrlich, euch auch wirklich zu verstehen. Jetzt wenden wir uns der Terrorszene zu. Der Terrorszene mit einem Lied vom eiskalten Bumser Paco. Von seinem Traum von der Very Big raushole. Yeah!